Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 4 2026, wo wir aus dem News über aus dem März 2026 reden. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Ja, hallo. Ein Quartal des Jahres haben wir schon wieder hinter uns. Wir gehen ins nächste. Und auch mit dabei ist Jens. Hallo Jens. Hallo zusammen. Schönen guten Abend oder guten Tag, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Ich freue mich, mit euch zusammen auf die News aus dem März zu schauen. Im Bereich Anime in Deutschland hatten wir da zuerst die News, die noch Ende Februar kam, aber im letzten News-Podcast nicht mehr mit reingerutscht ist, dass ADN, Animation Digital Network, die ja auch zum Beispiel einen der Simulcasts von der neuen Yaiba-Anime-Serie in Deutschland hatten und ja auch immer mehr expandieren, habe ich das Gefühl, in Deutschland und relevanter werden, die haben für ihr März-Lineup angekündigt. Und da in diesem Lineup drin war auch Magic Kaito 1412, die zweite Magic Kaito Anime-Serie, die ja damals nicht von Kase lizenziert wurde, sondern von Pepper mit Anime. Deswegen ist die jetzt aktuell auch nicht auf Crunchyroll, sondern war dann ja auf Wakanim und dann auch auf Netflix. Und jetzt ist sie bei ADN. Ab dem 4. März soll es losgehen, der ist jetzt vorbei und tatsächlich ist die Serie da auch verfügbar. Kann man jetzt einfach aufrufen. Findet man ganz leicht einfach, ne? Ist ja der Titel. Und da sind alle 24 Folgen verfügbar von dieser Serie. Es ist schön, dass die ist ja immer so ein kleines bisschen, weil sie eben nicht von Kase lizenziert wurde, ist die ja immer so ein bisschen dann so aus dem üblichen Muster gefallen von so diesen Conan Magic Kaito Sachen. Aber ich finde es natürlich, ist natürlich super, dass sie jetzt auf einer anderen, größeren Streaming-Plattform da ein Zuhause gefunden hat, aktuell. Das finde ich auch. Ich bin gespannt, wie lange Magic Kaito 1412 bei ADN bleiben wird, ob das auf Dauer ist oder ob das so sein wird, wie es schon bei früheren Plattformen gewesen ist, dass es mal da war und dann ging es und dann kam es wieder und dann ging es. Aber ich denke mal, das wird dann die Zeit zeigen. Ja, ich bin auch gespannt, was Magic Kaito und ADN da betrifft. Also ADN macht ja in letzter Zeit sowieso einige, sag ich mal, Anime-Schlagzeilen oder auf sich aufmerksam, dass sie ja wirklich einige Lizenzen hier sich ranholen, wie One Piece oder Sailor Moon oder was weiß ich, was sonst noch alles ist. Yaiba hattest du schon angesprochen, Lasse, das ist da ja entsprechend auch. Also ja, von daher sehr passend, dass ich jetzt eben auch die Magic Kaito-Serie damit einreiht, auch die umfangreichere oder bessere, kann man bessere sagen, weil ja, es gibt ja noch eine andere Magic Kaito-Geschichte, die von Kase damals war, aber hier, das ist ja die, ja, näher am Manga dran oder wie, ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll, auf jeden Fall, wie gesagt, die umfangreichere, wie ich es genannt hatte, Serie, von daher sehr schön, dass man die jetzt da entsprechend sehen kann, falls man die Blu-rays entsprechend nicht hat. Und da denke ich mal, hat sie bei ADN auf jeden Fall ein gutes Zuhause gefunden. Und ich würde mich freuen, wenn es da halt entsprechend auch bleibt und sich die Leute, die da entsprechend den Dienst nutzen, dass die da immer mal wieder reinschauen können. Und wo man natürlich auch ganz gerne mal reinschauen kann, sind die Detektiv-Conan-Filme auf ProSieben Max. Da hatten wir jetzt, beziehungsweise werden wir jetzt haben, zwei weitere Filmausstrahlungen. Einmal Film 26, der lief bereits am 27. März, das ist also schon durch. Und dann hat ProSieben Max auch die TV-Premiere von Film 27 angekündigt, die Free-TV-Premiere. Der Film wird gezeigt worden sein am 3. April, wenn ihr diesen Podcast hört. Ist das schon in der Vergangenheit? Jetzt zu unserem Aufnahmezeitpunkt ist das noch in der Zukunft. Also mal wieder ein Karfreitag-Debüt für einen Con-Film. Am 11. April wurde der Film 26 erstmals bei ProSieben Max gezeigt. Und jetzt ein Jahr später quasi, am 3. April 2026, das erste Mal Film 27 im deutschen Free-TV. Also ProSieben Max hält da an ihren bisherigen Schemen weiter die Filme dann auch ins Fernsehen zu bringen. Und das ist natürlich für jeden Detektiv-Con-Fan eigentlich eine schöne Sache. Das ist es auf jeden Fall. Und ich erinnere mich noch dran, als ich mich an die News gesetzt hatte mit ja, Free TV Premiere von Film 27 auf ProSieben Max, da habe ich es ja erst gar nicht gecheckt. Ich habe einfach nur geschrieben, ja, Film 27 auf ProSieben Max und habe so gedacht, aha, okay, wann lief denn der das letzte Mal? Und guck so und habe nochmal im ConWiki nachgeschaut und auch im Newsblog und auf einmal festgestellt, der lief ja noch gar nicht im Fernsehen und habe dann festgestellt, oha, es ist ja die Free TV Premiere und habe dann da ja das Ganze noch entsprechend angepasst und erst dann ist mir auch so bewusst geworden, dass das halt eine wirklich ziemlich coole News ist und ja, wir jetzt dann so gut wie up to date sind, was die Filmreihe angeht, mit der Free TV Ausstrahlung. Ja, freut mich auch wirklich sehr, dass ProSieben Max da so an den Conan-Filmen interessiert ist, dass Leute ja da einschalten können, das einfach im Fernsehen schauen können, wie früher quasi, wenn wir uns an unsere ja Jungfrauzeiten erinnern, als Teenie oder so, ist ja schon länger her bei mir. Aber wenn ich da dann abends vorm Fernseher gesessen habe und dann so einen Film geschaut habe, das war immer eine schöne Zeit und auch jetzt, ja, gerade bei den Conan-Filmen ist es eine schöne Zeit. Ich meine, wir besitzen sie wahrscheinlich alle auf DVD oder Blu-ray-Fassung. Von daher sind wir nicht an die TV-Ausstrahlung gebunden. Aber wenn man sie halt entsprechend nicht hat und gerade bei ProSieben Max immer wieder fleißig einschaltet und reinschaut, dann da jetzt dann quasi Freitagabend, wo wir alle frei haben, hoffentlich, dann den Film schauen kann, das ist auf jeden Fall was und ja, jeder Film hat ja immer besondere Erinnerungen und deswegen, ja, finde ich das sehr schön, dass jetzt ProSieben Max da auch diesen Film zeigt und wie Jens sagt, wir sind dann aktuell, sie haben dann quasi alle Filme Free TV-mäßig rausgebracht und das ist sehr schön und da bin ich ProSieben Max sehr dankbar, dass sie da uns Conan-Fans so unterstützen und uns diese Möglichkeit geben, die Filme auch im Fernsehen sehen zu können. Und dann hatten wir auch weiterhin in diesem Monat einen neuen Conan-Release, nämlich die achte Blu-ray-Box. Jetzt nach langer Zeit, 16. August 2024, kam Box 7 und jetzt endlich, nach über einem Jahr, kommt jetzt auch Box 8 zu uns mit den Episoden 207 bis 230 mit den üblichen Vorteilen der Blu-ray, bessere Qualität, Sprachversion und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch sehr erfreulich, dass dieser Release hier endlich weitergeht. Wir hatten das hier schon öfter jetzt thematisiert, seit die Box aufgetaucht ist und angekündigt wurde. Wir sehr uns freuen, dass die Veröffentlichung endlich weitergeht. Und ja, der Release ist dafür jetzt erfolgt. Es ist tatsächlich passiert. Juhu, und dann können wir uns ab jetzt auf Box 9 freuen. Ja, es ist gut zu sehen, dass der Release jetzt dann wieder aufgenommen wird, dass er weitergeführt wird. Und ich bin natürlich jetzt erstmal froh, dass überhaupt Blu-ray Box 8 draußen ist. Bin dann aber auch gleichzeitig schon gespannt, in welchem Rhythmus es dann jetzt insgesamt weitergeht. Ja, das hoffe ich auch, dass es jetzt mit den Blu-rays weitergeht. Die haben ja noch ein bisschen was aufzuholen, was die DVD-Boxen angeht. Und ja, wie gesagt, ich habe auch schon gesagt, ich freue mich sehr, dass es mit den Blu-ray-Boxen weitergeht. Die haben ja wirklich lange auf Eis gestanden. Ich habe es schon mal erzählt, ich hatte bei Crunchyroll gefragt und ja, es sah wirklich ein bisschen, man wusste es nicht. Und jetzt geht's weiter. Und ja, ich muss noch Blu-ray Box 8 mehr besorgen. Und ich glaube, ich fange da wieder von vorne an zu gucken, weil so viel Zeit vergangen ist. Aber das kann man ja auch immer tun. Also von daher, vielleicht ist ja dann auch schon Blu-ray Box 9 erhältlich. Aber das werden wir dann sehen in einem anderen News-Podcast. Da werden wir auf jeden Fall drüber reden. Jetzt ist erstmal Box 8 erschienen. Schön, dass es weitergeht. Freut mich sehr und ich blicke gespannt auf weitere mögliche Veröffentlichungen. Und dann hatten wir auch noch eine weitere News. Nicht nur Inhalt hat jetzt hier ein neues Programm, sondern auch noch ein anderes Streaming-Plattform-Online-Angebot, nämlich RTL Plus. Eines der Streaming-Online-Angebote von RTL, natürlich uns allseits bekannt, auch als der Muttersender, Mutterkonzern quasi von RTL 2 damals. Also quasi so ein bisschen Back to the Roots, dass sich RTL Plus Detektiv Conan Filme ins Programm holt. Das ist eine Partnerschaft mit Crunchyroll und Sony Pictures, was nicht nur Detektiv Conan betrifft, sondern auch weitere Anime-Titel, aber eben auch Detektiv Conan, das ist für uns natürlich das Relevante. Und ja, es gibt hier so ein bisschen Marketing-Sprech, ne? Langjährige Fans, neue Zuschauer, gut für beide und so weiter. Jedenfalls, das Wichtige für uns ist, es sollen da die Titel kommen und die ersten sind jetzt auch bei RTL Plus aufgetaucht. Da kann man, wenn man da nachsucht auf der Webseite, findet man aktuell die Filme 1 bis 6 und Film 26 auf RTL Plus. Natürlich nicht einfach so, das sind Premium-Inhalte, also da muss man natürlich dann auch abonnieren, ist ja klar, RTL Plus, Streamingdienst, Online-Angebot, ist natürlich alles nicht kostenlos. Und das ist aktuell, was uns jetzt vorliegt, der bisherige Detektiv Conan-Inhalt. Und das ist ja auch schon schön, dass sich das Angebot da diversifiziert und dass es hier diese Partnerschaft gibt. Und da können wir mal gespannt sein, wie und ob sich das noch in Zukunft weiterentwickeln wird mit dieser Kooperation zwischen Crunchyroll und RTL Plus. Da muss ich ja sagen, RTL hatte ich, was jetzt Detektiv Conan betrifft, so überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm. Und war jetzt auch wirklich sehr überrascht, zugegebenermaßen, als es auf einmal hieß, Detektiv Conan-Filme auf RTL Plus. Das war ja auch erstmal relativ vage soweit. Es stand ja nicht fest, welche Filme und wann die kommen sollen. Ja, und jetzt dann halt wirklich Knall auf Fall. 3 Tage später dann die Information, ja, okay, es werden oder es sind die Filme 1 bis 6 und eben 26. Was ich auch sehr interessant finde, dass man die ersten 6 nimmt und dann so den zweitneuesten, aber gut, das oder drittneuesten, aber das wird schon seine Gründe haben. Jedenfalls, ja, finde ich, ist das eine sehr erfreuliche Nachricht, weil eben die Online-Verfügbarkeit der Conan-Filmreihe dadurch ein bisschen erweitert wird, ein bisschen zunimmt. Und ich denke, auch da ist es interessant, wie jetzt beispielsweise beim weiteren Release der Blu-ray-Boxen und bei beispielsweise Magic Kaito 1412 auf ADN zu schauen, wie lange die Filme im Online-Angebot von RTL Plus sein werden und welche Filme da noch zusätzlich dazukommen. Ja, für mich war es persönlich sehr überraschend, weil meine Fernsehzeit ist schon etwas länger vorbei. Ich kenne natürlich RTL und RTL 2 und Sat.1, die ganzen Fernsehsender. ProSieben natürlich auch zu nennen. ProSieben Max ist allerdings das Einzige, was ich noch aktiv im Fernsehen gucke. Von daher bin ich da gar nicht so informiert gewesen, dass inzwischen auch RTL einen Streamingdienst hat und die ganzen anderen wahrscheinlich auch alle. Aber es freut mich sehr zu sehen, dass Detektiv Conan eben in diesen, ich sag mal, allgemeinen Streaming-Diensten nun auch Fuß fassen könnte. Denn so erreichen sie natürlich auch entsprechend, ja, vielleicht neues Publikum. Weil bisher bei Crunchyroll war es ja wirklich so, Crunchyroll holst du dir, wenn du Anime-Fan bist und Anime schaust. Aber ich sag mal so, der normale Fernsehzuschauer, der eben auch Krimiserien und Naturdokus und was es alles im Fernsehen gibt, schaut, der hat in der Regel mit Animes so nicht wirklich was am Hut und schaltet die vielleicht nicht unbedingt ein. Aber wenn die jetzt halt bei RTL Plus halt auch laufen und er da mal so durchscrollt, was es da so gibt und dann darüber stolpert und sieht, ach, ja, ich erinnere mich an diese Serie. Das war doch ganz früher, als ich ein kleiner Junge war bei RTL 2 damals. Ach, ich guck mal rein, ob der Junge schon wieder groß ist. Das ist einer der häufigsten Sachen, wenn ich irgendwie mit irgendwem über Conan rede. Dann kommt immer die Frage, ja, ist denn Conan schon wieder groß und Shinichi? Und das erzähle ich immer, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Und ja, vielleicht schauen ja die Leute so dann eben auch die Filme und stellen dann fest, wie ich auch schon mir an mich herangetragen wurde, hey, die Filme sind ja richtig gut, ich wusste gar nicht, dass die so spannend sind. Und so gewinnen wir vielleicht dann halt auch neue Fans entsprechend über den RTL Plus Dienst. Also von daher mal schauen, wie viel da noch kommen werden. Wird mir natürlich für die Zuschauer dort wünschen, dass es alle Filme werden. Aber wir sind ja da gerade erst am Anfang. Von daher, wir werden das mal weiter beobachten. Bei den neuen Streaming-Angeboten der deutschen Fernsehsender kennst du doch aber bestimmt Join, den Dienst von Pro7Sat1, wo man Detektiv Conan nach der Fernsehausstrahlung in der Mediathek regelmäßig gucken kann, oder? Ja, natürlich. Der wird auch aktiv von mir genutzt. Das ist natürlich klar. Ja, genau. Ich habe jetzt hier nochmal so aus Interesse auf das Angebot hier geklickt, RTL Plus. Ist so halt so ein normales Streaming-Angebot, 5,99 ist der Basic-Tarif im Monat. Damit kann man die Sachen gucken, dann gibt es dann aber auch Werbung. Dann gibt es Premium für 9,99 im Monat. Gibt es dann auch noch Werbung, aber man kann auch Live-Sport und so dazu gucken. Und dann gibt es Premium werbefrei für 12,99 im Monat. Da gibt es dann keine Werbung mehr. Und ich finde das, also das ist natürlich jetzt auch, ne, Netflix hat ja auch ein Werbetier und so, aber ich finde das lustig, wie sie das hier schreiben: bei Basic Werbung regelmäßig, bei Premium Werbung selten, Premium werbefrei, Werbung keine. Ah, das ist ja regelmäßig und selten, das ist ja echt eine, ja, da kann ich mir ganz genau vorstellen, wie viel weniger Werbung ich da beim Premium sehe, wenn ich nur 4 Euro mehr bezahle. Ja, das sind jedenfalls die normalen Tarife, dann gibt es auch noch so ein Bundle mit HBO Plus, aber naja, es ist wahrscheinlich wirklich, was die da schreiben, es dürfte vor allem für die sein, die sowieso schon RTL Plus haben, weil die ganzen Con-Fans, die halt wirklich Fans sind und im Internet auf Streaming-Diensten unterwegs sind, die haben wahrscheinlich eh schon Crunchyroll und holen sich dafür nicht extra RTL Plus. Aber es ist halt was für diejenigen, die eh RTL Plus haben in irgendeiner Form, dass die dann so darauf aufmerksam werden. Ich denke mal, das ist hier eher die Absicht. Weil von Crunchyroll dann Leute abwerben, ist ja sowieso nicht der Plan, weil es ja eine Kooperation. Also es ist ja für beide dann quasi. Die Leute, die eh schon RTL Plus haben, die haben dann noch ein größeres Angebot und noch mehr Gründe, ihr Abo zu behalten. Und dann vielleicht, wenn sie darauf stolpern und denken, wo kann ich denn noch mehr von Conan sehen, dass sie dann vielleicht so irgendwie zu Crunchyroll kommen. Und dann ist das für beide Seiten irgendwie, haben dann was davon. Ja, also ich bin auch mal gespannt, wie das sich noch weiterentwickelt. Also ich denke auch mal, dass jetzt eher Menschen auf RTL Plus dann halt eben sehen, oh, das ist Detektiv Conan und ach, das interessiert mich, wo kriege ich denn mehr dazu? Ach, auf Crunchyroll, okay, dann gehe ich mal dahin. Weil wenn jetzt jemand beispielsweise sich so überlegt, naja, okay, ich möchte irgendwie was zu Detektiv Conan sehen, weil es mich jetzt auf einmal interessiert, dann wird ja der oder diejenige vermutlich eher sagen, naja, ich schaue mal speziell auf einer Website oder Streaming-Plattform für Animes nach und jetzt nicht unbedingt erstmal primär bei RTL, so nach dem Motto, auf gut Glück, vielleicht finde ich ja was. Insofern, ja, es ist auf jeden Fall eine coole Sache und eine coole Entwicklung. Aber dass jetzt da irgendwie RTL versucht, irgendwie Crunchyroll Abonnenten abzuwerben, das ist doch eher unwahrscheinlich. Ja, und was so die Tarife angeht, 5,99 € im Monat, um dann jetzt quasi unbegrenzt erstmal Zugriff zu haben auf die Filme. Ich denke, es ist ja ein Standardpreis. Die Frage ist halt, wie nervig wird es dann mit der Werbung? Regelmäßig ist ja genauso präzise wie die Wettervorhersage. Insofern mal schauen. Aber ja, ich denke, grundsätzlich gilt eben, je mehr Conan online legal wohlgemerkt verfügbar ist, desto besser. Ja, das denke ich auch. Also legal immer gut. Deswegen, ja, vor Jahren war an dem Ganzen, was wir jetzt haben, ja nicht zu denken. Und ich bin unheimlich froh, jetzt hier dieses Angebot genießen zu dürfen, sei es von ProSiebenMax, von Join, von Crunchyroll in, ja gut, haptischer Form, das wäre, kann man auch so, aber die Angebote müssen trotzdem kommen, man muss es kaufen können. Ja, von daher super, dass das alles verfügbar ist und auch, ja, sehr schön, dass man quasi die Filme mit dem RTL Plus Abo schon schauen kann und es da nicht so ist, wie ich das bei zum Beispiel Amazon kenne, da ist es ja dann so, du hast den Amazon, das Konto von Prime. Aber wenn du diese Crunchyroll-Sachen sehen willst, dann musst du irgendwie nochmal was Zusätzliches abschließen. Und dass das hier nicht der Fall ist, das freut mich wirklich sehr, dass man nur einen Account braucht, um dann entsprechend das alles sehen zu können. Ja, wie sich die einzelnen Tarife auswirken, das weiß ich nicht, weil ich nicht RTL Plus besitze und weiß daher nicht, ob regelmäßig Werbung viel bedeutet oder so, ja, doch gelegentlich eher und das andere selten Werbung ist. Ja, wenn du Glück hast, kommt mal eine Werbung. Wenn du, oder nee, andersrum, wenn du Glück hast, kommt gar keine Werbung. Wenn du Pech hast, erwischst du welche. Ja, klingt für mich eher so, als wenn ich Pokémon jagen würde. Dieses Pokémon ist eher selten anzutreffen. Die anderen schon häufiger, aber ja. Nein, wir sind bei RTL und nicht im Pokémon-Spiel. Obwohl, vielleicht haben sie auch Pokémon im Angebot, das weiß ich nicht. Beim Manga in Deutschland haben wir auf jeden Fall ein paar neue Weekly-Kapitel von Detektiv Conan im Angebot. Wir hatten ja letzten Monat darüber geredet mit den Weeklies, da die Verzögerung bei vorherigen Fällen, das Statement von Egmont Manga. Dieser aktuelle Fall, Kapitel 1157 bis 1159, da sind die Weeklies alle pünktlich erschienen und da konnten wir, das heißt, den Fall komplett so wie es sein sollte nach Plan lesen in Deutschland. Es war ein Drei-Kapitel-Fall, ein Fall wieder mit Heiji und Kazuha, die immer wieder nach Tokio kommen und scheinbar was Wichtiges zu besprechen haben mit Ran und Conan dann jeweils. Und Ran freut sich eigentlich schon, die jetzt als Paar zu sehen, aber dann verhalten sie sich doch so ein bisschen, ja, ein bisschen distanziert und irgendwie komisch. Und Ran denkt schon so, oh, haben sie sich vielleicht schon wieder getrennt, was denn hier los? Im Haido-Planetarium, das sie besuchen, ist dann gleichzeitig auch eine Band zugegen, bestehend aus 4 Mitgliedern, die sich zum ersten Mal in diesem Planetarium getroffen haben. Das ist quasi ihr Jubiläum ihres ersten Treffens, wo sie danach die Band gegründet haben. Und ja, natürlich, wie soll es anderes sein? Eines der Bandmitglieder wird beinahe ermordet, also ist diesmal nur ein Mordversuch mit Gift. Sie kann dann noch ins Krankenhaus gebracht werden und dank Heiji und Konns schnellem Eingreifen rechtzeitig mit dem Gegengift behandelt werden. Aber es muss natürlich trotzdem untersucht werden, wer ist hier für diesen hinterhältigen Giftanschlag verantwortlich. Und da kommt natürlich auch so ein bisschen dabei hoch, dass die Band in der Vergangenheit, ja, vielleicht, dass da irgendwas war, weil die Sängerin, die das Anschlagsopfer ist, die hatte sich heimlich Fotos besorgt, alte Fotos von den anderen Bandmitgliedern, um das in einem Musikvideo quasi so zu zeigen, wie waren wir damals, wie sind wir jetzt? Und das finden alle anderen Bandmitglieder irgendwie gar nicht so toll. Und da steckt dann wahrscheinlich das Motiv mit drin. Und Momiji Oka und ihr Butler Yori sind auch anwesend, weil sie natürlich Heiji und Kazuha stalken und da auch so ein bisschen versuchen herauszufinden, wie ist das denn jetzt mit den beiden und so weiter. Und ja, dann wird natürlich der Mordfall aufgeklärt. Wie soll es anderes sein? Heiji und Con durchschauen das Ganze. Und der Mörder, beziehungsweise der versuchte Mörder, wird überführt und natürlich steckt da alles ein bisschen mehr hinter und auch ein bisschen Missverständnis und am Ende kommt natürlich auch wieder viel Reue dabei rum. Ich sage das jetzt so lapidar, aber ich finde tatsächlich, das war eigentlich ein recht schöner Fall, so von dem Setting her, von dem Tathergang und von der Atmosphäre und auch am Ende mit der Auflösung fand ich jetzt nicht unbedingt komplett an den Haaren herbeigezogen, sondern fand ich schon einigermaßen so ein bisschen, da steckte schon was dahinter, emotional gesehen. Und am Ende wird dann auch aufgelöst, worum es, was das Wichtige war, was sie besprechen wollten. Ran und Kazuha erzählt Ran ganz aufgeregt, ich bin jetzt mit Heiji zusammen. Und Ran sagt, das wusste ich schon. Und Heiji sagt auch zu Con, ich bin jetzt mit Kazuha zusammen. Und Con ist so, ja, das weiß ich schon, ich war dabei. Und Momiji gibt nicht auf. Momiji sagt sich, ja, die sind zwar wirklich zusammen, aber die letzte Karte ist noch nicht gespielt. Und dann läuft Kazuha ein kalter Schauer über den Rücken. Ja, und das war der aktuelle Fall im Detektiv Conan Weekly mit ein bisschen Shenanigans. Aber ich würde sagen, doch insgesamt ein Fall, der Spaß macht, oder? Ja, also der Fall hat mich vor allen Dingen erstmal an Mord in der ersten Reihe erinnert. So mit dem Thema Vergiften, Und naja, wie hat der Täter es angestellt? Jetzt halt mit dem Unterschied, dass hier das Opfer überlebt und nicht verstirbt. So diese gesamte Story oder Beziehungsebene zwischen Heiji und Kasua, die fand ich auch wirklich sehr schön, sehr cool umgesetzt und freue mich jetzt schon drauf, wie sie das im Anime machen werden, weil es ja am Anfang wirklich erstmal so dargestellt wird, dass die beiden, als ob die beiden sich Spinnefeind wären, keiner würdigt den anderen eines Blickes oder redet auch nur ein Wort mit ihm und dann ist die Frage, ja okay, offenbar haben sie sich ja dann doch verkracht oder vielleicht auch nicht. Und am Ende lassen sie dann quasi oder vermeintlich die Bombe platzen, wobei sich dann herausstellt, naja, Conan und Ran, die wussten eigentlich schon von Anfang an Bescheid. Und es war ein irgendwie erfrischender Fall für zwischendurch. Und auch so der gesamte Tathergang, das Motiv, so das gesamte Drum und Dran ist für mich, um es mit einem Wort zu beschreiben, stimmig. Also ja, ein, wie ich finde, gelungener Fall. Ja, gelungen, schließe ich mich an. Meine Gedanken waren allerdings eher so, du warst bei der Mord in der ersten Reihe Geschichte. Ich war bei dem Thema Musik und Gift eher bei dem Fall, spiel mir das Lied vom Tod in der Karaoke-Bar zur Weihnachtszeit damals. Wir erinnern uns, das ist schon eine Weile her. Aber da war ich so bei dem Thema, weil ja auch tragische Story und sowas und Foto und so, auch da war Foto mit dabei und am Ende was da rauskam und so. Und ja, hier jetzt quasi das in einem neuen Fall mit entsprechend anderer Konstellation und so, aber trotzdem wirklich war schön entsprechend das zu lesen und zu verfolgen, was da so mit bei war. Und ja, ja, ansonsten bin ich gespannt, ja, warum, was Momiji da noch so vorhat, ob sie sich da jetzt irgendwelche perfiden Sachen ausdenken will, um die beiden auseinanderzutreiben oder so, aber ja, vielleicht passiert auch gar nichts weiter, aber mal schauen. Ansonsten, ja, wie gesagt, war sehr schön, den Fall hier zu lesen. Schön, dass alles pünktlich da war, hat wirklich Spaß gemacht und ja, ich sag mal, so, ich freue mich, wenn wir von dem Fall wiederlesen, wenn er dann in entsprechender Bandform veröffentlicht wird und wir den Band hier in Händen halten, was aber noch eine ganze Weile dauern wird. Ein paar Leute, ich hatte ein bisschen was zu dem Fall gelesen, so ein bisschen Fanreaktionen, auch außerhalb des deutschsprachigen Raums, so im Englischen. Und da gab es schon so ein paar Leute, die am Ende so ein bisschen waren, oh, jetzt ist mit Heiji und Kasua irgendwie doch nichts weiter passiert und also am Anfang haben viele Leute gesagt, okay, sie werden sich nicht getrennt haben, weil das erste, was Ran sagt, also ist es das nicht und was könnte es sein und was wäre irgendwie am lustigsten und am passendsten, aber was wäre denn, wenn sie ihnen, obwohl Con irgendwie dabei war, jetzt die große Nachricht, dass sie wirklich daten und dann ist es so und dann sind die gleichen Leute dann irgendwie enttäuscht, oh, jetzt ist es das nur geworden, ja, aber ihr habt es doch vorhergesehen, also ihr seid doch schon drauf gekommen, das ist doch dann quasi so der Aufbau, dass man darauf kommt und ich finde das auch, also, ja, irgendwie jetzt, dass der Fall ist ja jetzt nicht unbedingt, dass man dann irgendwie sagt, oh, ich hätte schon gern gesehen, wie sie sich jetzt als Paar so direkt verhalten, das ist jetzt auch irgendwie aufgeschoben, aber ich finde das irgendwie dafür, natürlich, das werden wir schon früh genug zu sehen bekommen und gleichzeitig finde ich das auch einfach schön, ich fand diese ganze Szene am Ende schön und auch so für die Freundschaft der Charaktere so ein bisschen, dass man da halt so viel drin ablesen kann, weil Ran und Shinichi, beziehungsweise Conan, Ran hat Kasua von London und von Kyoto quasi erzählt, so bei Gelegenheit beim nächsten Mal, so. Das war dann ja da in dieser, mit dem EYE-Fall da nach London, wo sie dann halt im Gespräch irgendwie drauf gekommen sind, hat Ran das so erzählt. Und dann auch nach Kyoto, da in diesem Tempel, hat sie das so erzählt. Und ach, ich bin da bisher nicht dazu gekommen. Und Kasua ist dann hier im Vergleich dazu, dass sie halt extra einen Trip plant, so mit nach Tokio. Und das halt extra mit dem Ziel auch, Ran das zu sagen. Und Ran sagt das quasi nur so bei Gelegenheit. Und bei Shinichi und Heiji ist der Kontrast ja sowieso am größten, weil Con erzählt Heiji überhaupt nichts von seiner Beziehung. Und wenn dann, und Heiji hat ja von London nur erfahren, weil Kasua das erwähnt hat, was sie vorhin rangehört hat. Und dann war Heiji ja gleich so da, hier so, Con, ja, willst du mir was erzählen und so, hehehe. Und wahrscheinlich erzählt Con das deswegen nicht. Und Heiji ist ja aber auch so wie Kasua, dass er halt extra so seinem Freund in Persona sagen will, hey, wir daten jetzt und das bedeutet mir was. Und ich finde das auch mit der Darstellung so schön, weil es gibt ja dieses Panel dann, Kasua und ich, wir sind ein Paar. Also Heijis Version, wo er es zu Con sagt. Und Con hatte erst diese Punkt-Punkt-Punkt-Sprechblase. Und Heiji hat dann dieses mit den Punktaugen und so am mit dem Blush im Gesicht so errötet und sagt dann hier so echt kein bisschen überrascht, also fast schon so ein bisschen so unsicher und so ein bisschen fast, also vielleicht lese ich da auch zu viel Rahmen mit diesem so, irgendwie freust du dich nicht für mich oder was ist los? Was ist jetzt hier los? Ich dachte, das wäre irgendwas Schönes und so. Und bevor dann Con halt sagt, ja, ich weiß das schon. Und dann gleichzeitig auch dieses, dass sich Leute dann sagen, ja, aber Con, warum wissen sie ja nicht, dass Con das schon weiß und so? Und das ist ja irgendwie jetzt hier irgendwie ein bisschen weit hergeholt. Und ja, also, ne? Aber dass beide halt so sind, ach stimmt, ja, da war dieser eine Junge, der hat mich da irgendwie zu Heiji hingezogen. Ach, das war Con, das weiß ich ja gar nicht mehr. Ich war so irgendwie mit Heiji. Und dass in Heijis Erinnerung buchstäblich dieses Panel von damals von diesem Liebesgeständnis war, wo wir dann auch Con gesehen haben und dass in Heijis Erinnerung Con so verpixelt ist, weil er sich halt überhaupt nicht daran erinnert und so auf Kasua fokussiert war. Und es da auch dieses eine Panel gibt davon, wo so extra so ein Pfeil eingezeichnet ist von hier, da war Conan, bevor er dann so verpixelt in Heijis Erinnerung erscheint. Das finde ich einfach viel zu lustig, als dass ich mich jetzt hier irgendwie denken würde, oh, das ist aber irgendwie weit hergeholt oder nicht in Character oder so. Ich find das da einfach in der Hinsicht super lustig, dass da Heiji so auf Kasua fokussiert war, dass Con dann nur so verpixelt am Rand erscheint und Heiji sich nicht mehr richtig erinnert. Also, ja, ich finde das einfach so von den Charakterbeziehungen her, hat mir das, diese zwei Seiten da mit diesem, dass die das ihren Freundinnen so sagen, hat mir total viel gegeben und deswegen war ich da am Ende überhaupt nicht enttäuscht von, dass wir jetzt nicht gesehen haben, wie sie sich irgendwie als Paar verhalten, weil ich dann trotzdem dann über dieses mit den Freundschaften zu ihren Freunden aus Tokio da trotzdem charaktermäßig am Ende in diesen zwei Seiten für mich steckt da total viel drin. Deswegen fand mich das am Ende nicht enttäuscht, sondern ich fand das sehr schön. Und auch, dass Momiji nicht aufgibt, ja, das ist klar, ne? Die wird halt irgendwie was machen. Wir wissen, sie ist für den Mainplot wichtig, wegen ihrer Verbindung zur Haneda-Familie und ihr Opa war mal Premierminister und so. Also Momiji werden wir eh nicht los. Und dass sie hier so Rom-Com-mäßig sagt, ja, ein Paar kann sich aber auch wieder trennen. Dann bin ich da, ja, ist okay, ich mag Momiji, bleib ruhig irgendwie da, du wirst eh nicht mit Heiji zusammenkommen und so. Und dann so ein paar Rom-Com-Shenanigans, habe ich auch nichts dagegen. Also den Fall fand ich gut und auch am Ende war ich überhaupt nicht enttäuscht, sondern ich fand das alles richtig toll. Und ja, also deswegen war ich mit diesem Fall voll zufrieden. Ja, würde ich auch sagen. Und es war ja auch in dem Liebesgeständnisfall, wir erinnern uns gegen Ende dann ja halt auch so, dass Heiji und Kasua sich da sehr bedeckt verhalten haben und eben entsprechend da ja auch eher ruhig an das Ganze angegangen sind. Von daher wäre es jetzt auch irgendwie ziemlich merkwürdig, wenn sie jetzt, nachdem das bekannt ist, da so ein bisschen ja, tuttelmäßig unterwegs gewesen wären oder Küsschen hier oder wir umarmen uns hier oder da. Also, das haben sie ja vorher auch nicht gemacht. Und selbst als sie dann da, ja, quasi, als sie zusammen waren und dann da runtergegangen sind, Hand in Hand, sofern ich mich erinnere, mehr ist ja auch nicht passiert, wo man dann so dachte, wie jetzt, das war's? Also, mehr ist nicht passiert. Ich dachte, es kommt der Kuss oder so. Nee, das war voll ruhig und entspannt und deswegen passt es eben halt auch jetzt dazu, dass sie weiterhin ruhig und entspannt damit umgehen. Und ja, gut, bei Ran und Shinichi ist es ein bisschen schwieriger oder so, aber ich meine, auch die haben ja nicht groß irgendwie, dass sie dann groß liebesmäßig hin und her flirty hier und auch, ich kann es kaum erwarten, wenn du wieder da bist. Das wird so schön, dann gehen wir ins Kino und machen dies und das. Das haben wir ja auch nicht gesehen. Also, das ist ja dann auch eher so ruhig und entspannt, sag ich mal. Also, deswegen, ja, es ist schon so stimmig gewählt. Wir schauen mal, was in den nächsten Kapiteln noch so kommt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie da groß entsprechend, also dass es sich groß, egal in welcher Beziehung, jetzt bei Ran Shinichi oder Heiji Kazuha, dass sich das so entwickeln wird, dass sie da groß, offen, flirty mit umgehen werden, sondern das wird so ruhig und gelassen weiter vor sich hin plätschern. Ja, man muss ja auch sagen, sie haben ja schon relativ gutes Vorbild mit Ran und Shinichi. Und generell würde auch alles andere als das, wie es jetzt aktuell läuft, meiner Meinung nach so zu den Charakteren Heiji und Kazuha nicht so richtig passen. Ich finde es aber auch voll lustig und auch passend zu ihren Charakteren, dass die da halt am Ende von dem letzten Fall da so Händchen halten, so ein bisschen da vom Deck runterkommen. Und die kommen dann ja so in die Nähe davon ran und Kazuhas Mutter. Und da im Hintergrund sind da ja auch noch Genshiro und Kokoro und so. Und dass sie ja so Händchen halten runterkommen und dann aber irgendwie denken, aber wir waren voll low-key, das hat keiner mitbekommen, dass wir jetzt irgendwie zusammen sind, das ist jetzt noch die große Überraschung. Und jeder, der sie da irgendwie gesehen hat, wusste sofort, aha, die sind jetzt zusammen und so. Aber dass die beiden irgendwie so denken, oh, wir sind voll unauffällig und so, hat keiner mitbekommen und irgendwie das. Und dann aber sich rausstellen, nee, das weiß jeder. Und dass sie jetzt voll überhaupt nicht subtil waren. Das finde ich dann fast, macht es dann doch schon lustiger, dass wie diese Selbstwahrnehmung versus die Außenwahrnehmung, weil Kazuha und Heiji sind ja sowieso schon als Osaka so ein bisschen die Outgoing-Charaktere und so Kansai-mäßig typisch. Und dass sie da halt eben dieses so, ja, wir waren voll Loki. Ja, nee, wart ihr nicht. Jeder weiß es. Im Manga geht es weiter am 8. April. Da erscheint Kapitel 1160. Also wenn ihr jetzt den Podcast hört, geht es schon bald weiter. Und dann dementsprechend 8 Tage später im Detective Con Weekly, hoffentlich. Und es geht diesmal um andere Pärchen, weil Gosho Aoyama hat schon gesagt, es ist ja auch der Filmstart bald und da kriegt Con ja auch mal wieder ein Magazincover. Und er hat schon gesagt, er wird dann drauf zu sehen sein. Also er sagt das immer mit so Spitznamen, aber es werden sein in so einem Doppelcover einmal Yumi und Shukichi und dann auch Naiko und Chiba. Und die werden dann auch im Fall vorkommen, wo sie mit Conan und Freunden, weiß man noch nicht genau welche Freunde, ob die Detective Boys oder Ran und Sonoko oder so, dass die sich jedenfalls alle irgendwie bei einem Real Escape Game, also so einem Escape Room, wohl begegnen und da passiert dann ein Fall. Und das wird dann so der nächste Fall sein und da wird es dann wahrscheinlich auch vielleicht ein paar so Beziehungssachen geben, wenn wir da schon so zwei andere Paare mit haben. Und da gibt es natürlich auch Leute, die hoffen irgendwie, ja, Shukichi, da war ja letztens der Fall mit dem Foto von Mary, wo das im Internet gelandet ist, vielleicht hat er das gesehen oder vielleicht mit der Haneda-Familie oder vielleicht bekommen wir auch einfach nur Rom-Com mit diesen beiden Polizisten-Pärchen und halt Shukichi und Con darf daneben stehen und halt so sagen, oh Mann, warum kriegen die das irgendwie nicht auf die Reihe, obwohl sie sich jeden Tag sehen. Jedenfalls, das ist so grob bisher das, was bekannt ist aus dem nächsten Fall und wie gesagt, ab dem 8. April in Japan und dann hoffentlich bald danach auch im Detective Con Weekly und wenn der Fall vollständig da ist, werden wir natürlich auch hier wieder im News-Podcast drüber reden. Und dann sind wir in der spoilerfreien Zone angelangt. Da haben wir einmal aus Japan die News gehabt, dass es einen neuen Sonderband geben wird in Japan. Es ist wieder Filmzeit, also auch mal wieder Zeit für einen Sonderband. Letztes Jahr hatten wir die Nagano Polizei Selection und die japanische Kogoromori Selection, weil die ja in Film 28 wichtig waren. Und diesmal bekommen wir dann dementsprechend, weil es ist ja diesmal ein Film da in Kanagawa, bekommen wir die Chihaya Hagiwara und Präfekturpolizei Kanagawa Selection in Japan. Was ich unfassbar lustig finde, weil es gibt buchstäblich nur einen einzigen wiederkehrenden Polizeicharakter aus Kanagawa, der nicht Chihaya ist, nämlich Jugo Yukumiso. Und im Endeffekt ist das eigentlich eine Chihaya Hagiwara und Jugo Yukumiso Selection, aber scheinbar ist Yukumiso nicht prominent genug und deswegen ja hier Chihaya Hagiwara und ja die ganze Präfekturpolizei Kanagawa, all diese Leute, die wir da kennen, sind in diesem Sonderband enthalten. Zwinker. Der Sonderband erscheint am 8. April. Der genaue Inhalt, den kennen wir jetzt zum Stand der Aufnahme noch nicht. Im Shop haben sie angeteasert, es wird unter anderem drin sein Déjà-vu im Regen, der Debütfall von Yukumiso da in Chinatown vor New York. Und dann auch noch die beiden Chihaya-Fälle, Göttin des Windes und die Verkupplungsparty aus Band 101 und 102. Chihaya hat ja noch nicht so viele Fälle. Das heißt, wahrscheinlich wird dann der restliche Sonderband vor allem mit Yukumiso-Fällen aufgefüllt werden. Oder anderen Figuren aus der Präfekturpolizei Kanagawa, die wir alle kennen. Und das wird dann der neue Sonderband, passend zum Film, erscheint am 8. April und der Film dann am 10. April. Also irgendwie muss Chihaya Hagiwara ja schon sehr, sehr, sehr, sehr, sehr beliebt sein bei den Fans in Japan, dass sie so vergleichsweise kurz nach ihrem Debüt im Vergleich zu anderen Charakteren einen eigenen Sonderband bekommt, der ja, sag ich mal, primär mit ihrem Namen erstmal ausgelegt ist. Ich meine, es das heißt ja auch nicht irgendwie Präfekturpolizei Kanagawa und Chihaya Hagiwara Selection, sondern man stellt ja explizit sie voran, dann auch mit ihr auf dem Cover vorne drauf, vermutlich, davon gehe ich stark aus. Ja, insofern bin ich da doch sehr überrascht. So ganz kann ich den Hype persönlich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen, aber gut, abgesehen jetzt davon, dass ich es nicht so ganz nachvollziehen kann, denke ich mal, bleibt halt abzuwarten. Wie insgesamt so der Band dann ankommt, sollte er dann irgendwann noch mal nach Deutschland kommen und ja, ob er halt dann wirklich einfach Spaß macht zu lesen oder ob wir uns dann vielleicht, wenn er mal zu uns käme, fragen würden, naja, hätte es den wirklich gebraucht? Ja, ich bin auch gespannt drauf, was letztendlich draus wird, weil als ich Chihaya hörte, ja, dann kamen mir halt die Fälle in Sinn, die wir vom Manga ja kennen. Und ich dachte, ja, die müssen ja dann auf jeden Fall alle mit rein, weil, wie Lasse schon sagte, so viele Fälle mit Chihaya gibt es noch nicht. Und der andere Punkt, der mich auch wirklich verwundert, ist, dass eben Yokomiso, der ja immer an ihrer Seite ist, gefühlt, eben nicht namentlich mit in dem Titel erwähnt wird, weil ich so dachte, ja, Chihaya Sonderband, dachte, ja, dann ist die Yokomiso natürlich auch dabei, also werden die den wahrscheinlich Chihaya und Yokomiso Selection nennen oder so, weil die beiden sind ja eigentlich fast immer zusammen und irgendwann taucht der eine oder andere halt immer irgendwie mit auf, so dass die beiden immer zusammen in ihren Fällen spielen und ja. Wie Lasse schon sagte, wer außer Yokomiso ist denn da sonst, der einem namentlich einfallen würde? Also hätte man das meiner Meinung nach ruhig die beiden namentlich erwähnen können, selbst wenn die Polizei noch fünf andere Abteilungen da hat, die hätte man ja dann trotzdem alle zeigen können, auch wenn der Band Chihaya und Yokomiso Selection heißen würde. Ist ja dann nicht so, dass die da nicht vorkommen und naja, von daher. Wir werden entsprechend sehen, falls wir da mehr Informationen zu kriegen, ob wir irgendwie zum Inhalt was berichten können, dann würdet ihr das natürlich auch bei uns lesen. Ja, je nachdem, wie viele Yoromiso-Fälle da irgendwie drin sind, die sind ja immer chronologisch geordnet in Sonderbänden. Das heißt, der aus Band 34, der Fall, kommt natürlich vor dem aus Band 101. Und je nachdem, wie viele Yoromiso-Fälle drin sind, muss man dann ganz schön weit blättern. Wann kommt denn endlich diese Chihaya, die irgendwie hier auf dem Cover ist und so? Das dauert ja schon irgendwie ein bisschen hoch. Also da müssen wir echt mal abwarten, wie viel Solo-Yoromiso-Content wir hier bekommen werden. Dann springen wir mal kurz nach Italien, denn da gibt es jetzt auch einen Detektiv Conan Simulcast bei Anime Generation. Das ist ein Anime-Kanal bei Amazon Prime Video. Olli hat es vorhin ja schon erwähnt. Das ist so ein Kanal, den man da wahrscheinlich irgendwie dazu buchen muss. Wie das da, dieses ganze Prime-Ding, ich bin da nicht, ich war mit diesen Kanälen, ich weiß, dass man die dann irgendwie so dazu kauft. Und ja, das ist jetzt hier scheinbar der Fall. Es gibt da diesen italienischen Anime-Zusatzkanal Anime Generation bei Prime Video, wo dann jetzt Yamato Video da im Simulcast neue Detektiv Conan-Folgen veröffentlichen wird. Die haben jetzt so ein paar Episoden von seit Beginn des Jahres nachgelegt. Sie hatten eh schon Episode 1187, also Episode Zero, das Special da, und haben jetzt die nächsten Episoden nachgelegt und seit dem 7. März ist dann der Simulcast gestartet mit Episode 1192 und wie gesagt, alle Episoden dazwischen seit 1187 haben sie nachgeliefert. Und das gibt es dann in einer separaten Version, Detective Conan, Versione, Originale, im Simulcast, UMU. Und ja, damit ist jetzt Italien hier auch am Start, was Simulcasts angeht. Und wir haben jetzt auch unseren Simulcast und es ist natürlich auch schön zu sehen, in Europa ist ja ne, so außerhalb des asiatischen Marktes ist ja Europa schon so mit der stärkste, also ist ja quasi der stärkste Markt für Detective Conan in diversen Ländern, Deutschland, Frankreich, Italien und auch Spanien bzw. Katalonien. Da ist der Anime ja auch sehr weit und der Manga ja sowieso auch. Die Italiener und Franzosen sind ja quasi wie wir auch sehr aktuell. Und ist natürlich auch schön zu sehen, dass jetzt auch die italienischen Anime-Fans hier in den Genuss eines Simulcasts kommen. Das Besondere an der News ist meiner Meinung nach, dass wir da tatsächlich den Italienern eben was voraus haben, dass bei uns der Simulcast ja schon etwa ja, ein halbes Jahr vorher begonnen hat und das eben, obwohl ne, Italien halt dann eben doch, was so Detektiv Conan angeht, uns in der Regel immer so ein paar Episoden oder auch ein paar hundert Episoden voraus gewesen ist. Ich erinnere mich da noch an News, die wir 2018 oder 2017 hatten, wo es dann auch hieß, und jetzt kommen hier neue Folgen nach Italien und da neue Folgen nach Italien. Und bei uns hat es dann ja doch länger gedauert und dann ging das Ganze jetzt aber so schnell in der jüngeren Vergangenheit, dass wir beim Thema Simulcast dann beispielsweise vor unseren Nachbarn gewesen sind zeitlich. Und das finde ich ist doch sehr, sehr interessant. Ansonsten freue ich mich einfach für die Italiener, dass sie dann jetzt auch quasi simultan die neuesten Folgen von Detektiv Con haben. Ja, ein weiterer Simulcast ist gestartet. Ja, das Einzige, was mir bei Con zur italienischen Episode einfällt, ist Gogorons Buon Appetito. Aber ich weiß gar nicht, ob das im Simulcast dabei ist, diese Episode. Ich weiß auch nicht mehr genau, wann er das gesagt hat. Ich weiß aber, er hat es gesagt. Aber ja. Und ja, es ist sehr schön, dass die Italiener nun auch einen Simulcast bekommen, weil ich weiß noch, wie es bei uns zu dieser News kam und es war einfach das Highlight für uns und ist es ja auch immer noch, wenn man sich jetzt hier die Episoden reinzieht und die so schaut und wir kommen noch dazu, wir reden darüber und wir können jetzt darüber reden und alles nachvollziehen, aber im Endeffekt ist das noch gar nicht so lange und was das eigentlich wirklich bedeutet, so ein Simulcast, also das ist schon wirklich richtig, richtig nice. Und ja, ich weiß, wie ich mich gefreut habe für uns hier in Deutschland. Und ich hoffe, die Italiener sind da genauso super glücklich drüber, dass sie jetzt da brandaktuell die Conan-Folgen schauen können. Da genau wie wir entsprechend per Simulcast beliefert werden. Und allgemein freut es mich eben, dass Detektiv Conan eben in Europa, ja, Fuß fassen kann und dass eben nicht nur Deutschland mit Conan Content beliefert wird, sondern eben auch andere Länder, weil das ja eben auch den Japanern zeigt, hey, die Serie Detektiv Conan, die ist nicht nur bei uns im Inland, sondern auch im Ausland sehr gefragt. Die Leute wollen das haben, also lohnt es sich, denen das zur Verfügung zu stellen und da Partnerschaften einzugehen oder denen das zu verkaufen oder zu vermieten oder was die da auch immer machen, das weiß ich nicht, aber ich freue mich sehr, dass es da ist. Und dann sind wir noch einmal zurück in Japan. Wir hatten ja vorhin schon bei der ADN News im Yaiba Samurai Legend erwähnt, die Anime-Serie, die neue Adaption von Yaiba, der jetzt letztes Jahr gelaufen ist. Jetzt ist in Japan war wieder die Anime Japan 2026. Das ist so eine Messe, wo dann auch immer Serien und Franchises so Bühnen haben, wo sie halt Sachen vorstellen, Panels, wo sie was präsentieren. Und da gab es dieses Jahr auch wieder eine Yaiba-Booth dabei, Shogakukan Shoupo Productions. Und da war eben auch Yaiba Samurai Legend zu sehen. Es gab auch ein Panel mit der Sprecherin von Sayaka, mit dem Character Designer, Animation Director und dem generellen Seriendirektor. Und da wurde ein neues Teaser-Visual präsentiert. Das hatten sie vorher auch angekündigt. Und das ist dann auch auf Social Media veröffentlicht worden zu der zweiten Staffel, die ja am Ende der ersten angekündigt wurde. Das ist das Staffel 2 der Kaguya-Arc, Kaguya-Hen, dass das darum gehen soll, was ja auch schon am Ende der ersten Staffel tauchte Kaguya dann ja auch schon auf. Und jetzt haben wir das Teaser-Poster bekommen, in dem wir da sehen, viel Zerstörung in Tokio, Sayaka da im Himmel und irgendwas scheint mit ihr nicht zu stimmen und dann schatte ich im Hintergrund zwei von Kaguyas Generälen, die wir ja auch schon aus dem Manga kennen, sehen wir da teasermäßig. Also es ist wirklich ein kleiner Teaser und auch nur, es ist auch nur dieses Poster veröffentlicht worden. Es gibt weiterhin keinen Termin für diese Staffel und auch kein, wie viele Folgen das haben wird, dieses Mal. Weil ja auch, und das ist interessant, hier der Seriendirektor war da bei dem Panel, Takahiro Hasui. Der war so der Gesamtverantwortliche für Staffel 1 von Yaiba. Und der hat nämlich, das ist relevant, weil Hasui ist auch der Regisseur von Detective Conan Film 29. Der wurde da quasi nach seiner Arbeit oder parallel zu seiner Arbeit an Yaiba dann auch verpflichtet für den neuen Detective Conan Film. Weswegen einige, Yaiba wurde ja für seine Animation auch gelobt, weswegen da so einige Conan-Fans hoffen, dass er als Regisseur bei Conan dann auch so ein bisschen was davon von dieser Energie reinbringen kann. Aber es ist natürlich die Frage, inwiefern dann Hasuis anderweitige Beschäftigung die Produktion von Yaiba Staffel 2 dann irgendwie beeinflusst. Das wissen wir jetzt alles noch nicht so ganz genau, aber es kann, also wir müssen uns vielleicht noch ein bisschen gedulden, was Yaiba Staffel 2 angeht, aber zumindest versorgen Sie uns ja hier zumindest so ein bisschen News von so, ja, wir haben es angekündigt und hier ist ein Teaser-Visual, also wir arbeiten dran und so und danke für die Geduld und so weiter. Ja, also wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Geduld haben, aber früher oder später kommt das und ich hoffe, das sieht dann auch genauso toll aus wie Staffel 1. Und ich glaube, wenn es dann irgendwann kommt und die erwartete Qualität hat, dann können sich alle darüber freuen, über diese neue zweite Staffel von Yaiba. Ja, also ich finde, das Teaser-Visual, was wir jetzt hier bekommen haben, es ist halt erstmal, sag ich mal, eben nur das, ein Visual. Wenn ich jetzt davon auf die Qualität, von Staffel 2 schließen sollte, mit allem drum und dran, das könnte ich einfach gar nicht. Deshalb lasse ich da jetzt auch Mutmaßungen, sein, weil ich muss ja auch dazu sagen, ich habe Staffel 1 noch nicht mal gesehen bis jetzt. Insofern habe ich da auch gar keinen Referenzwert. Ich kann jetzt also quasi nur das Bild anhand dessen beurteilen, was ich halt dann eben sehe. Und ich finde, es wirkt auf jeden Fall modern, es wirkt aufgeweckt, es wirkt peppig. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn das so der Stil ist, der in Staffel 2 auf die Zuschauer wartet, die Season ziemlich gut wird und auch bei der großen Mehrheit der Fans gut ankommen könnte. Natürlich auch abhängig davon, was am Ende inhaltlich alles in der Staffel umgesetzt wird. Wenn es jetzt natürlich enorm gestreckt würde, aus welchen Gründen auch immer, dass vielleicht auch ein paar Filler-Episoden sogar eingebaut würden oder in den Episoden, die kanonisch sind an sich, Filler-Elemente, dann wäre es vielleicht wieder was anderes, weil dann möglicherweise die Staffel ein bisschen verwässert. Aber alles in allem, denke ich, ist das erstmal ein Visual, das sich sehen lässt. Ja, ich bin da auch guter Dinge, was die Staffel angeht. Gerade wenn, ja, der Regisseur da entsprechend, ja, seine Werk versteht, seine Arbeit versteht und gute Effekte und sowas umsetzen kann. Und ja, wenn es gerade um Kaguya geht, denke ich mal, dann, da sind ja auch, wir kennen es vielleicht aus dem Manga, falls ihr den Manga bei Egmont gelesen habt. Dann, ja, und ihr so ein bisschen noch euch an den Kaguya-Arc und die Kämpfe da erinnert. Ich denke, da wird es auf jeden Fall was zu sehen geben. Hoffe natürlich dann entsprechend auch, dass das mit umgesetzt wird. Und ja, ansonsten schauen wir mal, was da kommt. Und ja, soweit ich das bisher gesehen habe, Staffel 1 war ja was das angeht, was die Animationsstil und das alles angeht, das Anschauen des Bildmaterials, das war ja alles sehr schön und super. Und wir haben in der Vergangenheit öfter mal darüber gesprochen. Lasse hatte das auch entsprechend gelobt. Und ja, wer möchte, ADN hat es, Jens, ADN hat es, wir können es da gucken. Ich muss auch immer noch reinschauen. Aber ja, ich will das auf jeden Fall auch noch machen. Und ja, ich verkürze mir dann die Wartezeit auf Staffel 2, solange dass ich erstmal Staffel 1 gucke. Und ja, je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln werden, ist es ja dann vielleicht auch möglich, dass sich ADN eben diese Staffel dann sichert und sich das dann auch in das Streaming-Angebot holt. Und dann könnte man es dort vielleicht auch sehen. Aber das ist genau wie alles Weitere, was die Jaiba-Staffel betrifft, absolute Zukunftsmusik. Jetzt erstmal nur dieses Visual, aber das macht auf jeden Fall schon was her und ich denke mal durchaus Lust, dass man da auf jeden Fall reinschauen möchte. Ja, ich kann doch so schlecht überall die ganzen Abonnements starten, Olli. Was soll ich denn da machen? Ich werde ja arm. Dann wartest du vielleicht am besten auf den Disc-Release von Jaiba, der ja dieses Jahr auch irgendwann noch in Deutschland kommen soll von Peppermint Anime. Das steht ja auch noch im Raum und wenn man das verfolgen will, dann sollte man natürlich auch die Augen bei Connews haben. Da werden wir natürlich auch berichten, wenn es dazu irgendwas Neues gibt. Bis das aber der Fall ist, gehen wir erstmal weiter zum Anime in Japan bzw. dem Anime im Simulcast bei Crunchyroll. Da hatten wir jetzt aktuell 3 Episoden, die wir hier im News-Podcast besprechen können. Einmal war das Episode 1192, ein einteiliger Filler, der eigentlich ursprünglich Episode 1194 hätte sein sollen, aber wegen Wakana Yamazakis Erkrankung und dem Austausch wurden die Episoden geschoben. Das hat man erkannt durch die Skripte, die dann irgendwie auf Social Media geteilt wurden. Da wurde die Episode, die eigentlich nach dem Manga verlaufen sollte, vorgezogen, dass die da ein bisschen Pufferraum haben mit der neuen Sprecherin. Und dementsprechend sprechen wir jetzt hier zuerst über Mitsuhiko Tsubuyaras Detektivnotizbuch 4. Und zum Inhalt erzählt uns jetzt Jens etwas. Genau, zu Mitsuhiko Tsuburayas Detektivnotizbuch 4. Wie der Titel vermuten lässt, gibt es ja schon 3 Vorgänger, die wir auch alle schon besprochen haben in den News-Podcasts, den entsprechenden. Und diesmal geht es wieder um eine Holmes-Geschichte, die als Vorlage für die grobe Skizze des Falls dient. Diesmal nämlich um die Holmes-Geschichte Abby Grange. Und Mitsuhiko erklärt dann eben den anderen Detective Boys, was eigentlich in der Geschichte passiert, worum es da geht. Und dann entspinnt sich der Fall um eben diese Geschichte. Die Detective Boys folgen einer Katze zu einem Haus und es stellt sich raus, dass in diesem Haus ein Fernsehstar wohnhaft ist. Sie gehen dann eben in dieses Haus rein, finden dann dort eine Leiche am Boden liegen und noch eine andere anwesende Person, die ja relativ schockiert ist, dass sie diese Leiche gefunden hat. Dann wird die Polizei gerufen, die die Ermittlungen aufnimmt. Und erst ist nicht klar, wer eigentlich jetzt die Leiche ist. Aber dann kann man am Ende herausbekommen, dass derjenige, der die Leiche gefunden hat, ein Fan des Fernsehstars sein soll. Und angeblich hätte der etwas für diesen Fernsehstar aus dem Haus holen und diesem bringen sollen. So werden dann die Ermittlungen weitergeführt. Und im Verlauf des Falles können dann letzten Endes die Polizei und die Detective Boys den Fall auflösen. Am Ende finden dann auch Ai und Mitsuhiko den Fernsehstar in seiner Zweitwohnung auf. Der hat es dann doch überlebt und ist... Gut, ich will jetzt nicht die ganze Handlung vorwegnehmen, nur so viel dazu. Am Ende können Con und die Detective Boys den Fall auflösen, können den Täter überführen und auch rausfinden, wer das Opfer ist und damit am Ende den Fall erfolgreich abschließen. Ja, wie fandet ihr diesen einteiligen Filler? Ich muss sagen, irgendwie hat sich das alles so ein bisschen gezogen, da mit dem Fan, der sich verdächtig verhält, und dann ganz lange haben wir irgendwie nicht das angesprochen, wo ist eigentlich und wie ist jetzt hier der hier eigentlich wohnt. Und das war so ein bisschen, also das haben sie schon so besprochen, aber irgendwie, da hätte ich gedacht, das wäre irgendwie größerer Fokus im Fall. Und dann das mit diesen Einbrechern, was dann ja für diese Zusammenhang mit der Holmes-Geschichte war, weil das ist ja dieses Ding in diesem Mitsuhige-Film, dass er jetzt auch Holmes-Fan ist und da so ein bisschen was liest und so. Aber ich fand diese ganze Verbindung und wie das jetzt irgendwie war und ja, das war jetzt ja doch nicht so wie in der Geschichte, ach naja doch, aber in bestimmten Aspekten schon irgendwie. Das fand ich ein bisschen zu krampfhaft irgendwie herbeigeführt. Also da so ein bisschen mit so, da die Geschichten einzubauen, die so alte Mystery-Klassiker, und das dann irgendwie dann in dem eigentlichen Fall so einen Twist zu geben mit der Geschichte und dass es relevant ist, das haben wir ja schon öfter gehabt in der Serie, sowohl in Fillern als auch im Manga. Aber hier in der Folge fand ich das nicht toll. Also ich fand das irgendwie ein bisschen mit der Abby Grange-Geschichte und den Gelesern, also. Ich saß da am Ende so und dachte mir so, ja, war das jetzt so nötig und irgendwie da, ach, ich finde ja dieses ganze Gimmick mit Mitsuhiko sowieso nervig, dass sie halt in diesen Fillern sich entschieden haben, das zu machen. Und ich finde auch wieder in diesem Fall, wie in den letzten Mitsuhiko-Fillern, dass er hier auch Mitsuhiko ein bisschen zu schlau ist, hier am Ende. Auch wenn er am Ende sagt, ja, aber Con wusste es schneller und ich habe noch viel zu lernen und so. Trotzdem war mir Mitsuhiko hier ein bisschen zu kompetent. Ja, und allgemein und der Fall halt, also irgendwie, ich hab den so geguckt und dachte mir am Ende so, boah, also irgendwie, das war ja schon ziemlich langweilig irgendwie. Also er hat mich hinterher so instant Reaktion war erstmal so ein bisschen so, oh, was habe ich hier gerade geguckt? Also irgendwie toll, also toll fand ich es nicht. Spannend, Dings, Mitsuhiko und all die üblichen Probleme, die ich mit der Reihe bisher habe, naja. Und dass Mitsuhiko und Ai dann, dass die Detective Boys hier immer wieder getrennt werden und irgendwie komisch. Und ja, am Ende rettet Con die halt mit der Radarbrille, was ich auch gehofft habe, weil vorher gab es eine Szene, wo die halt nach denen suchen und Con sagt, wo seid ihr nur? Wo ich mir da schon gedacht habe, hier Radarbrille. Ne? Aber das war dann halt der große Twist, dass Mitsuhiko die da am Ende halt hatte. Wenn ich noch was Positives über die Episode sagen will, dann kann ich sagen, ich fand einen kleinen Moment gut. Nämlich da, wo die Detective Boys, nachdem sie dann, wo die ja alle wieder zusammen sind, nachdem Haibara und Mitsuhiko die Leiche gefunden haben, dass dann Ayumi und Gente da sagen, irgendwie, ach, Haibara, das war bestimmt gruselig, und Haibara dann sagt, naja, aber zum Glück war Mitsuhiko bei mir, und dann sehen wir die Erinnerung, dass Mitsuhiko halt total Angst hat und Haibara die ganze Situation geklärt hat und eigentlich da die Führung übernommen hat. Das fand ich ganz lustig, da musste ich ein bisschen lächeln, das war mein Lieblingsmoment in der Folge, ansonsten, naja. Ja, ich tue mich auch schwer mit der Filler-Reihe. Ich weiß nicht, ob es einfach so dieses Gefühl ist, als es losging schon, oh ja, es kommt das Detektivbuch 4, schon wieder eine Folge davon, also irgendwie, ja, ich weiß nicht, was so mit reinspielt, also vieles, so, diese Filler-Reihe ist nicht besonders gut, wie ich finde. Wir kennen es von anderen Füllereien auch. Und ich finde, es wirkt so, ja, wir haben es jetzt angefangen, wir ziehen das jetzt so durch. Aber irgendwie, ja, Lasse hatte vorhin das Wort Krampf erwähnt. Ich finde, es wirkt so ein bisschen krampfhaft auch so, ja, wir setzen das jetzt einfach fort und wir spinnen da irgendwas und Grundthematik, Home Story, dann in Verbindung mit irgendeinem Fall da irgendwas herzuziehen. Ja, die Idee ist grundsätzlich gut. Ich mag Holmes auch sehr und für mich ist der positive Aspekt aus dieser Folge heraus, ich möchte die Holmes-Geschichte wieder lesen. Aber ansonsten, Conan-mäßig muss ich sagen, war die Folge echt nee. Also ich saß am Ende auch da und dachte, ja, nee, hätte ich mir auch sparen können, hätten sie auch nicht machen müssen, weil, ja, dieser Zusammenhang mit der Geschichte da und den Einbrechern, da habe ich mich auch wirklich gefragt, warum sind die überhaupt da? Also, das muss überhaupt gar nicht sein, dieses krampfhafte Verbindung herstellen zwischen der Holmes-Geschichte und diesem Haus da. Also es hätte auch genauso gut weggelassen werden können, dass sie einfach nur der Katze folgen, sie finden die Leiche da im Haus, der Typ ist da und dann fangen sie an zu ermitteln und dann finden sie später den Autor da und dann klärt sich das alles entsprechend auf. Und diese Sache mit dieser, mit den Einbrechern, das habe ich sowieso gedacht, warum sind diese Einbrecher, wo kommen die her und ist das jetzt totaler Zufall, dass die da eingebrochen sind? Hat denen irgendwer Bescheid gesagt? Also nur wegen dieser Geschichte, so, oh, in der Geschichte waren auch Einbrecher und nee, also das fand ich nicht, das musste nicht sein. Hat für mich an der Stelle wirklich eher krampfhaft gewirkt, dass man es da reinpressen wollte, was aber nicht gepasst hat. Ja, und deswegen bin ich aus dieser Episode mit keinem guten Gefühl rausgegangen und habe eher so gedacht, nee, das ist eine Episode, die muss nicht unbedingt sein. Also, wenn ihr die Episode schauen wollt, dann natürlich gerne. Gebt ihr eine Chance und macht euch selbst ein Bild davon. Aber ich war wirklich nicht zufrieden, nachdem ich die beendet hatte. Ja, also ich hatte mich mit der Episode einigermaßen angefreundet. Ich fand jetzt auch, naja, es ist nicht unbedingt einer der stärksten Filler gewesen, um zu vermeiden, sagen zu müssen, es war ein schwacher Filler. Aber alles in allem finde ich, gerade so, wenn man es so mit dem starken Kontrastprogramm, ich habe immer noch so ein bisschen diese Ebi-Fry-Episode in den Knochen stecken. Das gebe ich ehrlicherweise zu. Wenn man es damit vergleicht, dann ist es besser. Und ich muss auch wirklich sagen, ich war schon heilfroh, dass der Fall wenigstens ernst gemeint war. Muss ich ehrlich sagen. Und deshalb habe ich ihn vielleicht auch etwas besser wahrgenommen, als er eigentlich war. Wenngleich ich sagen muss, naja, so richtig vom Hocker gehauen hat er mich nicht. Das ist ja generell so ein bisschen das Problem mit diesen Fillereien. Egal ob die Buchhandlung mit der Dampfpfeife oder die Observation oder das bebilderte Tagebuch, das Detektivnotizbuch etc. pp. An sich ist das Konzept ausgeschlachtet und es hätte eigentlich eine einzige Folge zu diesem Thema oder dieser Thematik gereicht. Aber wenn man dann halt eben so drin ist und das quasi immer weiterführt, dann ja, wird es immer schlimmer und es nimmt auch gefühlt kein Ende. Dann gehen wir mal ganz schnell weiter zum Manga-Fall, dem nächsten, der eigentlich schon vor dem letzten Manga-Fall kam im Manga. Da haben sie mal wieder eine Reihenfolge gedreht. Aber jetzt geht es hier weiter mit Kid vs. Hakuba, der azurene Thron, wie Crunchyroll das eingedeutscht hat. Ursprünglich in der Preview hatten sie noch The Azure Throne, weil das ja auch im Japanischen dann mit Kanji und dann als Furigana dann das englische Dings. Deswegen hätte man das auch auf Englisch lassen können, aber nein. Es ist der azurene Thron, Episode 1193 bis 1194. Und dazu erzählt uns jetzt Olli erstmal etwas. Ja, es geht im Prinzip darum, dass sich die Familie Suzuki, allen voran unser geliebter Jiro Kishi, dem Bell Tree Tower, den sie ja besitzen, ein zusätzliches Gimmick hinzugefügt hat. Nämlich haben sie so einen gläsernen Ausstellraum da dran gebaut, da oben. Und dort stellen sie den titelgebenden Azurthron aus, an dessen Lehne ein Edelstein ruht. Ich habe vergessen, was es war. Ob es ein Saphir, ein Rubin, ein Opal, irgendwas war es, aber irgendwas Wertvolles. Und das ist so wertvoll, dass auch Kaito Kid sich das natürlich nicht entgehen lassen möchte und angekündigt hat, das zu stehlen. Und ja, natürlich werden dann die Sicherheitsmaßnahmen entsprechend vorbereitet und ja, die sind dieses Mal auch eher gering ausgeprägt. Allerdings haben sie sich so eine technische Raffinesse einfallen lassen. So eine Lubor-Linse, die Wärme erkennt, glaube ich. Ich bin da nicht so ganz in diesem technischen Gedöns drinne. Aber die können vom Überwachungsraum das halt dann so sehen, dass neben der Tür, die halt sozusagen in den Ausstellungsraum führt, da sind dann sozusagen so drei Farbstränge dann zu sehen. Und wenn die Tür zu ist, dann ist halt da eben durchgehend, diese Farbstränge sind alle miteinander verbunden. Und dann wechseln die in unregelmäßigen, ganz zufälligen Abständen auch immer die Farbe, so dass es Kaito Kid halt unmöglich gemacht wird, da irgendwas zu tricksen, dass er das technische System da irgendwie überwinden kann. Und falls er doch irgendwas versucht, dann sehen die natürlich sofort, ah, da ist irgendwas komisch, und dann rennen die dahin und schnappen den auf frischer Tat. So ist zumindest der Plan. Ja, naja, dann kommen entsprechend noch das Sicherheitsteam, was halt diese ganze technische Apparatur da installiert hat. Die überprüfen nochmal alles und dann ist da auch Wasserdampf mit im Spiel, weil Kaito Kid kann in nassen Sachen eher schlecht agieren und sie auch schlecht maskieren. Und ja, entsprechend, der Chef nimmt da nochmal letzte Korrekturen dann entsprechend vor und ja, gibt dann mit einem Handzeichen das okay, weil er kann eher nicht wenig reden, weil er sich beim Karaoke die Stimme ruiniert hat. Ja. Und dann geht sozusagen der Fall weiter. Natürlich sind auch Ran und Sonoko mit dabei und beobachten das Ganze. Ja, Conan natürlich als Kidkiller auch und beobachtet dann entsprechend auf dem Bildschirm was und denkt sich, oh nein, Kid ist da, er rennt sofort dahin und geht in den Raum und ja, findet Kaito Kid vor dem Azurthron. Allerdings ist davor auch eine Leiche, oder was heißt davor, auf dem Thron sitzt eine Leiche und Kid ist total geschockt, dass da eben die Leiche sitzt. Conan auch und sie kommen ins Gespräch und natürlich war Kid das nicht, aber jetzt drohen natürlich, ja, die Polizei droht anzurücken zu dem kleinen Raum. Der Sohn von dem Inspektor, also Saguro Hakuba, ist auch mit dabei und will Kaito Kid in die Enge treiben und festnehmen, denn der, ja, nähert sich auch dem besagten Raum und um sozusagen da heile rauszukommen, schließen Kid und Conan ein Bündnis ab und Kaito Kid verkleidet sich als Shinichi und Conan flüstert ihm über seinen Stimmtransposer mit einem Knopf im Ohr dann halt Dinge zu, die er so sagen soll. Und ja, dann geht es entsprechend darum, dass sich Shinichi mit Hakuba zusammenschließt, um zu ermitteln, wer denn da der Täter war. Kommissar Migure kommt natürlich dann auch noch mit dazu, verhört die entsprechend verdächtigen Personen. Und ja, Ran trifft natürlich auch auf Shinichi, was ja auch die eine oder andere interessante Szene mit sich bereithält. Und ja, auch Hakuba hat seine scharfen Augen im Spiel und scheint irgendwie zu bemerken, dass da irgendwas zwischen Conan und Shinichi läuft. Und ja, jetzt ist sozusagen die zentralen Fragen der Episode sind, ja, wird der Mörder gefunden? Gelingt es Kaito Kid, das Juwel zu stehlen? Wird Hakuba eventuell das Spiel durchschauen, Kaito Kid festnehmen? Oder droht gar am Ende, dass er erfährt, oh, Conan ist in Wirklichkeit Shinichi? All das sind so Fragen, die diese Episode mit sich bringt. Und ja, wir können gleich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Denn was die Episode auch mit sich gebracht hat, ist ja, wie Lasse schon sagte, Ranz neue oder Ersatzsprecherin, die wir hier dann auch gehört haben. Genau, darauf hätte ich auch als erstes so ein bisschen eingehen wollen. Wir haben jetzt Akemi Okamura, vor allem bekannt aus One Piece mit Nami, hier das erste Mal in diesen beiden Episoden auf Ran gehört. Und ich bin offen daran gegangen, das sollte man natürlich tun, da erstmal so ein bisschen erstmal ihr eine Chance zu geben. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe mich schwer getan mit ihr in diesen ersten beiden Episoden. Es gab Momente, also man merkt, sie versucht so ein bisschen in die Richtung von Wakana Yamazaki zu gehen, natürlich und so sich dem so gut es geht anzunähern. Und in manchen so Sätzen findet sie auch so diese randmäßige Tonlage. Aber ich finde, in vielen Takes ist das ein bisschen, ja, also irgendwie, ich kann die Stimme noch nicht ganz so mit ran vereinbaren. Sie klingt ein bisschen, Wakane Yamazaki hat hier ran auch immer so ein bisschen, ran ist ja nicht so, hat ja nicht so eine höhere Stimme, sondern ja schon eher so ein bisschen vom Ton her öfters mal so ein bisschen mittel, so eher so in dieser mittleren Reichweite. Auch wenn sie mal diese so ein bisschen lauter wird, wird es ja nie so richtig schrill. Und ich finde allgemein so den Ton, den Akemi Okamura trifft, ist alles so ein bisschen höher und so ein bisschen frecher, als man es von Ran so gewohnt ist. Und vielleicht liegt das auch nur daran, dass ich halt, dass sie jetzt halt gerade ganz neu ist. Aber jetzt in der zweiten Episode, ja, war sie da besser. Ein bisschen vielleicht. Und vielleicht jetzt auch in den kommenden Episoden hoffe ich, dass sie dann auch vielleicht noch so ein bisschen mehr so in die Rolle sich reinfindet. Ist ja eh nur temporär, aber trotzdem natürlich sollte sie das versuchen. Also ich habe ihr wirklich eine Chance gegeben, aber aktuell, ich tue mich noch schwer mit der Stimme auf Ran. Und ja, aber trotzdem ist ich trotzdem würde ich jedem sagen, der jetzt die Folge vielleicht noch nicht gesehen hat, damit da offen reinzugehen und ihr eine Chance zu geben. Aber ich hatte meine Probleme. Ja, ich denke auch mal, es ist schwierig, jetzt dann erstmal so in dieses Sprechen reinzukommen und eben wirklich dann, ja, ran diesen, ja, so einen eigenen Charakter zu geben, gleichzeitig aber auch nicht zu versuchen, also gleichzeitig aber auch zu versuchen, so diesen, ja, Touch, den Wakana Yamazaki reinbringt, auch einigermaßen zu treffen und dann am Ende so eine Lösung zu finden, die authentisch klingt und mit der die Fans auch zufrieden sind. Und ich denke mal, das ist sowas, das kann sich überhaupt erst nach ein paar Episoden einspielen. Also vielleicht, keine Ahnung, nach 5, 6, 7 Episoden frühestens. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei Kogoron im Deutschen mit Dirk Bublis, der ja auch erst mal ein paar Folgen gebraucht hatte, bis er so richtig seinen eigenen Kogoron-Stil gefunden hatte. Das ging glücklicherweise sehr schnell, aber es funktioniert natürlich nicht von jetzt auf morgen und von Episode, 550 auf Episode 551. Und ich persönlich kam jetzt mit der Übergangsstimme von Ran ganz gut zurecht, habe mich jetzt nicht sonderlich dran gestört. Vielleicht lag es auch daran, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich gehe hier ganz unbefangen dran, ohne dass ich jetzt irgendwie versuche, was zu vergleichen und zu gucken, ob die Stimme für mich passt oder nicht, sondern ich habe einfach gesagt, naja, jetzt ist halt mal eine andere Stimme da und die, ja, ist halt eben da. Und ich glaube, wenn ich jetzt vermutlich so richtig ganz genau hinhören würde, würde ich vielleicht auch so denken, ja, okay, da passt das für mich nicht so ganz, da ist das vielleicht ein bisschen zu eigensinnig umgesetzt vom, von der Stimme her. Aber alles in allem, glaube ich einfach, dass es ein bisschen Zeit braucht und ein paar Episoden, bis sie sich da komplett eingegroovt hat. Ja, das auf jeden Fall. Und ja, bei mir lag der Fokus gar nicht wirklich darauf, ja, auf Ran sozusagen. Deswegen hatte ich es irgendwie in der ersten Episode gar nicht mitbekommen oder so, dass es ja anders ist. Und mein persönlicher Moment mit, ach ja, stimmt, Ran klingt ja anders, stimmt ja, sie wird ja jetzt von jemand anderem vertont. Dieser Effekt setzte bei mir tatsächlich erst in der zweiten Episode irgendwann ein, wo es mir dann quasi wieder einfiel, wo ich auch wirklich rausgehört habe, dass es eben nicht die alte Sprecherin war, was ja aber auch vollkommen verständlich ist. Aber für mich war das jetzt auch nicht so der gravierende Unterschied. Dafür bin ich nicht so nah an den japanischen Stimmen, wie ich es bei den deutschen Stimmen bin, wenn da jetzt bei Giuliana Jacobite irgendwie vorübergehend ein Sprecherwechsel ist oder bestes Beispiel eher, wie wir es bei Julia Meinen mit Ayumi und Tanja Schmitz in der einen Staffel hatten, oder vielleicht waren es sogar zwei Staffeln, ich weiß nicht mehr genau. Da ist es mir dann schon eher aufgefallen und das hat mich schon eher gestört. Aber jetzt hier, gerade bei den beiden Episoden, es geht ja jetzt quasi gerade erst los mit der Synchronpause und dem Wechsel. Und ja, da muss ich sagen, war es für mich persönlich nicht so störend, aber ich hatte, wie gesagt, auch nicht den Fokus drauf gelegt, rauszuhören, wie stellt sie sich an und die andere Sprecherin hätte das jetzt so gesagt. Sagt sie das auch so? Und also diese Analyse hatte ich da in dem Fall gar nicht, den Hintergedanken. Ich habe einfach wirklich die beiden Episoden geschaut, habe die entsprechend genossen und wie gesagt, außer bei dem einen Moment, wo mir das mit der Stimme bewusst aufgefallen ist, war dann aber auch nicht so, dass ich dann gesagt habe, boah, nee, passt überhaupt nicht. Ich will die alte Sprecherin wieder haben oder gar keine RAN-Episoden. Das auf jeden Fall auch nicht. Und ja, wie ihr schon gesagt habt, ich denke, es ist wie bei jeder Synchronrolle. Die Sprecher müssen erst warm werden mit ihren Rollen. Und ja, deswegen denke ich, wir warten auch hier einfach mal ab, wie sich das so entwickelt. Ich denke mal, sie wird mit der Erfahrung und ja, mit je öfter RAN-Episoden kommen, wird sie entsprechend mit ihrer Rolle wachsen und dann entsprechend wird sich das vielleicht auch bei denjenigen bessern, die jetzt eher noch ein ungutes Gefühl hatten. Ja, von daher bleibt abzuwarten, ob wir in neue, ganz viele Episoden mit RAN bekommen werden, dass sie sich da schön einarbeiten kann. Genau, und inhaltlich finde ich diesen Fall, ich mochte ihn schon im Manga ganz gerne, diesen Fall. Hakuba auch mal wieder zu sehen in der Hauptserie. In Magic Kaito tritt er ja regelmäßig auf. Deswegen ich immer so ein bisschen mit den Augen rolle, wenn die Leute sagen, oh, Con, er war jetzt irgendwie, Hakuba ist ja seit 20 Jahren nicht aufgetaucht. Ja, in Con vielleicht, aber in seiner eigentlichen Serie, wo er eigentlich vorkommt, kommt er quasi immer regelmäßig vor, wenn da neue Kapitel kommen. Also Hakuba ist nicht vergessen oder so. Nee, er kommt schon noch regelmäßig vor. Nur halt nicht in Directive Conan, weil das nicht seine Serie ist eigentlich. Aber ich fand es auch mal wieder schön, ihn hier zu sehen. Und fand es auch ganz nett, wie er eingesetzt wurde. Und ja, das ist jetzt nicht irgendwie jetzt nicht zu sehr jetzt so ein Eifersuchtsplot, der jetzt irgendwie längerfristig aufgebaut wurde, sondern nur so ein bisschen was andeuten und zu provozieren. Fand ich das auch okay. Das hat Hakuba ja auch schon in Kaito Kid mal gemacht mit Aoko, in dem Manga, wo er eigentlich herkommt, Magic Kaito, ein eigenständiger Manga, den man auch lesen sollte, bitte. Und ja, allgemein den ganzen Plot und dass sie hier Kid und Con dann so ein bisschen zusammenarbeiten müssen, wo man auch merkt, dass ihre Beziehung im Manga nicht so, also auch in den Filmen, finde ich, wird das auch schon so ein bisschen übertrieben, dass sie richtige Freunde sind, weil das ist ja auch immer so ein bisschen stressig. Hier im Manga ist die Zusammenarbeit aber noch mehr irgendwie so ein bisschen, wo man richtig merkt, so eigentlich viel Sympathien sind da zwischen den beiden nicht. Und am Ende, ja, wie im Manga haben wir jetzt auch hier diesen Moment, dass jetzt hier Kid auch dann im regulären Anime die Identität kennt, was ja bisher nur in den Filmen war und was auch nicht erklärt wird. Habe ich jetzt hier keine weiterführenden Gedanken zu, nämlich ist halt einfach so, müssen wir mit leben. Ich fand aber cool, dass RAN am Ende dann noch ihren Moment hatte da, wo sie dann halt die Verkleidung auch durchschaut hat, schon länger, weil er halt sich verplappert hat. Fand ich einen schönen Moment für sie. Ich mochte Sonoko mit ihren da, die, in ihrem so Soap-Opera, Seifenoper, Dramamäßigen, dass sie dann sagt, oh, und dann kommt so ein anderer Detektiv und dann hier gibt's voll die Story und hey, hey, hey. Und dann auch so die Momente da mit Megure, wo er dann wie dem, in dem Aquariumfall dann so sagt, ach, ihr seid hier auf dem Date, ne? Und Sonoko sagt dann, ach nee, sie war nur zufällig zur selben Party, Mixer-Party irgendwie eingeladen und so. Und dass dann Takagi sagt, ah ja, das ist mir und Sato mal passiert. Also auch schon ein paar schöne Callbacks. Und am Anfang wurde ja auch Ellen Cartier gezeigt, auch aus dem Magic Kaito Manga, wo Nakamori dann sagt, das hat schon mal jemand versucht und das ist auch nicht gut gegangen. Da also auch wieder ein Callback. Ja, also insgesamt so Charakterinteraktionen und Callbacks und alles. Fand ich alles schön, hat mir Freude bereitet. Und dazu gab es noch einen soliden Mordfall. Und ja, deswegen insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesem Manga-Fall. dem schließe ich mich doch an, dem Fazit. Ja, ich bin grundsätzlich auch sehr zufrieden damit. Ich fand den Fall jetzt im Anime ein kleines bisschen schwächer, als er im Manga gewesen ist. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass ja, ich ihn halt im Manga schon wirklich sehr, sehr stark empfunden habe und mir so dachte, naja, mal gucken, wie dann da am Ende so die Umsetzung in Bild und Ton wird. Und es hat mich einfach so nicht so hundertprozentig so abgeholt wie eben der Manga-Fall, aber inhaltlich an sich auf jeden Fall solide, auf jeden Fall stark gemacht. Ich finde es halt auch schön, hier bei diesem Kid-Fall dann eben auch Saguru dabei zu haben und würde sagen, ja, der lässt sich sehen, der Fall. Ja, ich war auch wirklich sehr zufrieden mit dem Ganzen, was so gezeigt wurde, wie sich die anderen oder die anderen, wie sie sich alle entsprechend verhalten haben. Ihr habt es schon gesagt, ich fand auch sehr schön der Moment, wo Randa quasi das Ganze durchschaut und sagt, so geht das nicht, immer wieder machst du das, das geht nicht, ne? Und dann aber auch schön, wie Saguru dann Shinichi sich auf die Schultern lädt und die ganze Zeit redet und irgendwann so, ich dachte so, ja, er hat ihn übrigens immer noch auf den Schultern, merkt ihr das überhaupt? Und er dann gegen Ende so, ja, willst du mich auch mal wieder runterlassen? Und dann hat er durchschaut, dass es entsprechend nicht Shinichi ist und ja, wie er sich da dann wieder rauswindet, unser Kaito Kid. Und für mich persönlich war auch echt spannend, weil ich muss sagen, der Manga-Fall ist bei mir schon ein bisschen her, als so sich der Moment näherte, wo Sakura Guru mit seinen scharfen Augen da Kid und Conan und Shinichi beobachtet hat und dann entsprechend darauf kam, ah, guck mal, der flüstert dem da was zu und dass das was zu bedeuten hat, dachte ich echt am Anfang, wahrscheinlich, weil so ist es wahrscheinlich auch gedacht, dachte ich echt, oh, jetzt durchschaut Saguru hier die Identität und weiß, Conan ist Shinichi. Ja, und da bin ich voll drauf reingefallen, also hat mich voll mitgenommen, die Szene, hat also gute Arbeit geleistet. Ja, von daher fand ich schön, war eine gute Umsetzung, hat mir Spaß gemacht, diesen Manga-Fall im Anime zu sehen. Genau. Und jetzt liefen auch noch zwei andere Anime-Episoden, Episode 1195 und 1196. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist die zweite Episode davon schon gelaufen, aber jetzt bei der Aufnahme natürlich noch nicht. Das heißt, das ist da ein Thema für den nächsten News-Podcast. Mysterium im Museum, die Spiralenvilla, Teil 1 und 2. Scheinbar eine Anspielung auf eine japanische Krimi-Reihe von einem bekannten Autoren. Und wie es danach weitergeht, wissen wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Ich nehme aber an, es wird mit Filler weitergehen und vielleicht gibt es dann auch wieder den üblichen Tie-In zum Film. Letztes Jahr haben sie das ja ein bisschen später gemacht und das war ja so eine Post-Story anstatt einer Pre-Story. Mal schauen, ob sie das dieses Jahr wieder machen oder ob sie jetzt vielleicht wieder zum alten Modell wieder vor zurückkehren. Aber wie gesagt, das ist etwas, was wir im nächsten News-Podcast besprechen. Denn für heute sind wir erstmal am Ende dieses Concast-News-Podcasts angelangt. Wir verweisen hier nochmal am Ende auf unsere Projektseiten connews.org. Da findet ihr alle News rund um Detective Conan, Magic Kaito und Yaiba, sowohl Manga als auch Anime und Filme. Wir berichten da über alles, was in diesem Kosmos passiert. Wenn ihr dazu zum Inhalt und anderen Sachen auch noch genauer was nachlesen wollt, könnt ihr euch informieren im ConnenWiki auf connenwiki.org und da natürlich auch selber Wissen beitragen. Mit anderen Fans diskutieren könnt ihr im ConnenForum, solange es das noch gibt, connenforum.org oder mit anderen Fans chatten. Auf unserem Discord-Server connews.org/discord, da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media sind wir zu finden. Auf Blue Sky, auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, Mastodon, Threads. Wir sind da überall vertreten unter @connews oder @connews.org. Da findet ihr uns und unterstützen könnt ihr uns über unseren Patreon-Account, indem ihr Einkäufe über unsere Amazon-Affiliate-Links tätigt und unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr auch diesmal bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ja, bleibt sicher, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Conncast. Auch von mir herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch, ja, bei dem, was ihr im Bereich Conan jetzt tun werdet oder Jaiba, ganz viel Spaß beim Schauen, Lesen oder was auch immer. Bis bald!